Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, 8. Kapitel, Vers 26. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Gott segne dieses Wort. Hilfe von unserem Heiligen Geist. Ja, wie oft ist es nicht so in unserem Leben, dass wir einfach nicht wissen, was wir tun sollen, wofür wir beten sollen und was wir sonst noch so, wie wir Schwierigkeiten überwinden können oder sonst. Eigentlich wissen wir wirklich wenig. Und können so tun, als wenn wir was wissen, aber die Wahrheit ist, wir wissen das nicht. Und so haben wir nun hier in diesem Bibelvers aus dem Römerbrief eine super Hilfe. Und das ist Gottes Hilfe. Und zwar haben wir hier die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und das ist der Gottesgeist, also auch der Heilige Geist genannt, der uns hilft. Und das ist so, wenn wir also als Gläubige, als reuige Sünder nun zu Jesus Christus kommen und in eine persönliche Beziehung mit ihm stehen, kommt der Heilige Geist in unsere Herzen. Und wie gesagt, der Heilige Geist ist kein Gespenst oder irgendwie was Mystisches oder irgendeine Kraft oder irgendwas. Nein, es ist die dritte Person der Dreifaltigkeit und hilft uns. Also wenn wir wirklich nicht wissen, wofür wir beten sollen. Ja, natürlich können wir mit unserem Herrn Jesus Christus kommen und beten, wenn wir bestimmte Schwierigkeiten oder Probleme haben. Aber manchmal sind unsere Gedanken einfach überall und verstreut und unsere Herzen sind schwer und wir können kaum sprechen, wenn überhaupt. Und so lädt uns hier die Bibel ein und verspricht uns, dass wir einfach nur sagen können, oder lieber Heiliger Geist, bitte bete für mich. Ich weiß nicht, wofür ich beten soll. Jesus, hilf mir. Hilf mir, himmlischer Vater. Und dann kann der Heilige Geist in uns wirken und das tun, was wir nicht können. Und wir wissen, ja, das stimmt, wir wissen nicht, oftmals nicht, wofür wir beten sollen. Wir denken, dass das, was es ist, oder wir beten für etwas Spezielles oder für andere Menschen oder so. Das ist schon okay, das ist richtig. Aber oftmals wissen wir wirklich nicht. Unsere Herzen sind dann schwer und wir sind wirklich, wir haben manchmal gar keine Worte. Und ist dann so, dass der Heilige Geist hier uns hilft, unser Helfer, der Paraklet, griechisch Paraklet, und zeigt uns dann auf, welche Richtung wir einschlagen sollen. Und manchmal nicht unmittelbar, manchmal dauert das eine Zeit. Also Gott hat oft seinen Plan und ganz andere Zeitgebung als wir. Gott sieht Sachen ganz anders, als wir sie sehen. Und das müssen wir auch unbedingt uns zu Herzen nehmen. Aber immer wieder zu ihm zurückkommen, dem Heiligen Geist danken und beten. Wir können auch direkt zu unserem Herrn Jesus Christus beten. Der ist ja auch die dritte Person der Dreifaltigkeit, also 3 in 1, 1 in 3. Er hilft uns dann, egal was die Situation nun sein mag. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für die Hilfe von dir, von unserem Heiligen Geist, der du da bist und uns hilfst. Und dieser Bibelvers erinnert uns daran und lädt uns ein, zu dir zu kommen und dass du dann, was jetzt hier nun Seufzen heißt, weil es sich nicht in Worte fassen lässt. Und wir haben oft schwere Herzen und wir wissen einfach nicht, was wir sagen sollen oder beten sollen. Das ist in Ordnung, das macht nichts. Du kümmerst dich dann darum und wir danken dir für diese Wahrheit, die wir in der Bibel haben. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, Herr Jesus. Wir beten für alle Menschen, zu dir zu kommen, zu unserem Herrn Jesus Christus, weil wo noch Zeit ist.